Brian Setze ist das gewesen, mit Preisen überhäuft in letzter Zeit. Er und sein Orchester, beziehungsweise er und seine Band, er hat auch eine neue CD gemacht, die heißt 13, also 13. Das heißt dann wahrscheinlich, dass das seine 13. CD ist. Der Song, der hieß When Hepcat Gets the Blues. Brian Setze hat in den letzten Jahren CDs produziert wie ein Blöder. Vor einem Jahr um diese Zeit, ein wenig später eine Weihnachts-CD und davor ist er auf Tournee durch die Bundesrepublik gewesen, hat fast jedes Konzert in fast jeder Stadt mitschneiden lassen und diese Konzerte dann auch als CD veröffentlicht. Also hier auf dieser neuen, da spielt er alles, was ihm so unter die Finger kommt und eben auch ein bisschen Country und manchmal ein bisschen Bluegrass und manchmal natürlich ein bisschen Rock'n'Roll.